Geht der Zug weiter, berittene Polizei am Anfang, es ist immer noch SA. Die SA wird wie lange, was glauben Sie, wie lange wird die SA hier marschieren? Mehrere Stunden dauern. Das können wir natürlich, es sind über 15.000 SA-Leute, die marschieren. Und was schätzen Sie vom Stahlhelm? Vom Stahlhelm, das werden Sie besser sagen können, Herr von Lichtberg, als ich, wie viel da marschieren werden. Das kann ich Ihnen, von hier aus kann ich aber auch sagen, wie viel sich bei diesen spontanen Aufbruch, denn diese ganze Faktorzug hat sich ja doch erst innerhalb von 2 oder 3 Stunden entwickelt. Herr Blei, in diesem Augenblick ist alles nach rechts auf den Kaiserplatz gewichen. Adolf Hitler ist an das Fenster getreten. Wir wollen jetzt einen Augenblick unterbrechen und wollen einmal herübergehen, ob wir dort etwas erwischen können. Ja, wir gehen jetzt in das Zimmer, in dem Adolf Hitler steht. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten. In das Zimmer, in dem sich der neue

hat keine 3 Stunden gedauert, in der der ganze Aufmarsch sowohl von der SA wie auch vom Stahlhelm organisiert worden ist. Herr Blei, wir müssen schließen. Wir wollen vor dem Mikrofon uns verabschieden mit dem Wort Heil Deutschland. Heil Deutschland. Der 30. Januar 1933 wird in der deutschen Geschichte als der Tag bezeichnet werden, da die Nation sich wieder zurückgefunden hatte, da eine neue Nation aufbrach und abtat alles an Qual, Schmach und Schande der letzten 14 Jahre. Heute wird der Tag sein, an dem wir das Buch deutscher Geschichte der letzten Jahre der Not und Schande schließen und ein neues Kapitel beginnen. Und auf diesem Kapitel wird stehen, die Freiheit und die Ehre sind das Fundament des kommenden Staates. Wir danken heute nicht nur dem Führer dieser großen Bewegung, wir danken auch dem greisen Generalfeldmarschall von Hindenburg, der heute mit der jungen Generation einen Bund geschlossen hat. So steht der ehrwürdige Feldmarschall aus dem großen Kriege, der Führer Deutschlands, und an seiner Seite und unter ihm der junge Führer Deutschlands, der numero wieder Volk und Reich zu neuen, besseren Zeiten entgegenführen wird. Möge das deutsche Volk den heutigen Tag ebenso freudig ins Herz aufnehmen, wie da draußen vor den Fenstern die Hunderttausende tun, die mit neuer Hoffnung, mit neuem Glauben beseelt, einer besseren Zukunft nun entgegengehen. Neu werden sich wieder alle Hände rühren, das Vertrauen wird zurückkommen und so können und dürfen wir hoffen, dass die Zukunft das bringen wird, worum vergebens in der Vergangenheit der letzten Jahre gerungen wurde. Brot und Arbeit für den Volksgenossen, Freiheit und Ehre für die Nation. Nicht nur in Berlin hatten sich bei der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch den Reichspräsidenten Hindenburg spontan Fackelzüge gebildet. Auch in vielen anderen deutschen Städten gerieten die national empfindenden Deutschen in einen Taumel der Begeisterung. Reichswehrsoldaten und junge Offiziere beteiligten sich nicht an den Triumphen. Wo sie sich aber in Uniform als Zuschauer am Straßenrand zeigten, wurden sie vermutlich von SA-Männern auf deren Schultern gehoben und nahmen so streckenweise an den Kundgebungen teil. Die Reichswehr war streng aus jeder Parteipolitik herausgehalten worden. Erst am 21. März 1933, bei der vor aller Welt sichtbaren Vereinigung des Reichspräsidenten von Hindenburg mit dem neuen Reichskanzler Hitler in der Potsdamer Garnisonkirche, trat die Reichswehr mit Ehrenkompanien und einer Parade in die Repräsentation des neuen Staates. Deutsche Hörer, an allen Sender des Reiches, stehe jetzt mit euch zusammen in einem hohen Fenster am Südportal der Garnisonkirche. Da unten ist die Ehrenkompanie des Deutschen Reichsheeres angetreten mit 10 alten, ruhmreichen Fahnen, die bis vor wenigen Stunden in dem andächtigen Schweigen der Garnisonkirche Wache hielten über dem Königsgrab. Verbunden mit den Soldaten der Wehrmacht stehen da unten die Soldaten der nationalen Bewegung Deutschlands. Die braune Ehrenkompanie der SA, die graue Truppe des Stahlhelms, die soldatische gegliederte Kampfschar junger Deutschnationalen, die Schutzpolizei Potsdams, die Schutzpolizeiabteilung zur besonderen Verwendung des Reichsministers Inneren. Es ist dieselbe gestraffte Haltung aller Männer dieser Ehrenfront, an der jetzt vorbeigehen. Sie hören das Heil rufen. Die Abgeordneten, die aus den Kirchen in die Garnisonkirche in geschlossenem Zuge gehen. Sie hören, deutsche Hörer, das Heil rufen, das die breite Straße langtönt. Sie sehen mit mir die Soldaten. Die SA-Männer, die Stahlhelme, sich aufrichten. Sie wollen, dass ihre Führer, der Kanzler, der Minister des Reiches und dann den sie erwachten mit glühendem Herzen, der Reichspräsident, der Generalfeldmarschall, der erste Soldat des Krieges, ihnen ins Auge schaut. Abgeordneten gehen die Kirche im Hauptportal vorbei in ein Nebenportal. Und nun, wir hören, die Musik setzt ein. Achtung! Präsentiert das Gewehr. Der Reichspräsident, der Generalfeldmarschall, Helbrich die Sonne durch fahnenflatternde Wind. Wundervoller alter Präsentiermarsch der preußisch-deutschen Armee. Der Generalfeldmarschall steigt aus dem Wagen. Er nimmt die Meldungen entgegen. Offiziere der Führer des Reichsheeres am rechten Flügel der Ehrenkompanie. Ungeheure Erregung in den Massen. Jubelt ihren Bücher gerufen. Hören Sie, das Heil, eine Begeisterung. Schöner, schöner Tag von Potsdam. Hier an der Stelle der historischen Stelle des Preußentums, hier wo Friedrich Wilhelm der Erste mit seinem Krückstock die Parade abgenommen hat. Da, jetzt sehen Sie, da kommt der Reichskanzler, der junge Reichskanzler Adolf Hitler, neben ihm der Vizekanzler Papen. Wahrhäuptig, ernst ist sein Gedicht. Er hebt die Hand zum Gruß. Man sieht ihm an, dieses tiefe Erlebnis, das er in diesem Augenblick hat. Heil, heil, Adolf Hitler! Beispiellos ist diese Begeisterung. Hinter ihm die Männer seines engeren Stabes. Hinter ihm die Reichsregierung. Was werden die Tausende, die jetzt zusammengeballt stehen, in ihrem Leben nicht vergessen? Es steht der Reichskanzler. Seinen Männern der Reichsregierung, die Garnisonkirche, um doch in der Sakristei den Reichspräsidenten zu erwarten. Wir sehen noch einmal hinunter die lange, breite Straße bis zum Lustgarten, wo die Truppen aufmarschiert sind, die am Ende der großen Feier an dem Reichspräsidenten vorbei marschieren sollen. Unsere Augen gehen entlang an der grauen Front der Reichswehr zur rechten und zur linken der braunen Front der SA-Männer. Die Erregung der Massen nach dem Ankunft von Hitler flaut wieder ab. Der Reichspräsident ist noch im Wagen. Im Lustgarten die Front abgefahren von vaterländischen Verbänden. Wir werden ihn bald hier von der Ehrenkompanie erwarten und sehen können. Lassen Sie uns in den Minuten, die uns geblieben sind, bis zur Ankunft des Reichspräsidenten hineingehen, in die Kirche einen Blick hineinwerfen, in das Kirchenschiff. Da sitzen unten die Abordnungen der nationalen Verbände, sitzen die Männer, die in hohen Ämtern des Staates oder der Wirtschaft nach dem friedrichianischen Geiste alles für die Nation zu wirken haben. Da sitzen die Vertreter der ausländischen Mächte, mancher unter ihnen, der vor 15 Jahren nicht geglaubt hat und nicht gewollt hat, dass die deutsche Nation noch einmal vor dem Grabe Friedrichs des Großen zur Sammlung antrete. Im Altar leuchtet zu uns herauf die purpurne Seidendecke mit dem eisernen Kreuz, die am 18. Januar den Feldaltar Wilhelms I. im Schlosse zu Versailles bedeckte. Vor dem so geschmückten Altar steht der Sessel für den Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten. Hinter ihm zu seiner Seite werden der Kanzler Adolf Hitler und der Reichstagspräsident Göring sitzen. Wieder klingt durch das offene Fenster herein das Tönen des Jubels, der Klang der Musik. Wir müssen hinausschauen. Der Reichspräsident! Ihre Kompanie am rechten Flügel spielt das Deutschlandlied. Deutschland, Deutschland über alles in dieser wundervollen Stunde, in dieser Stunde der Selbstbesinnung, der ein Volk am Grabe Friedrichs des Großen ein Bekenntnis ablegt zum Staat und zur Nation, die Fahne der Garde, ja der Ehrenkompanie stehen, die rufen es ins Land. Wer auf die preußische Fahne schwört, hat nicht mehr, was ihm angehört. Wer auf die Fahne der nationalen Bewegung schwört, hier unter uns aufsteilen, Fahne der Star, Fahne des Stahls, hier gehört Deutschland, nur Deutschland. Es steht wie ein Befehl von dem Grab Friedrichs des Großen aus über Deutschland. Im Krieg hat keiner etwas gefordert. Die vielen Millionen Menschen, die in diesem Augenblick mit dir verbunden sind, Kraft der Sehnsucht, die sie zu einem neuen Deutschland singen. Glauben Sie mit uns, hoffen Sie mit uns, haben Sie eine Ehrfurcht vor dieser gewaltigen Stunde. Und 10 Jahre sinken ab, die sind gewesen. Ein ist wieder Deutschland da. Da geht der alte große Mann aufrecht mit seinen 86 Jahren, denkt dem Feldmarschallstab, nimmt die Meldung entgegen und ein Jubel, eine Begeisterung der Menschen, geht das des Gefolgschaft. Der alte. Auf einmal wendet sich der Reichspräsident um, Jubel doch einmal schlägt ihm entgegen. Mit tief ernstem Gesichte. Jetzt geht er hinein in die Kirche. Durch meine Verordnung vom 1. Februar dieses Jahres löste ich den Reichstag auf, damit das deutsche Volk selbst zu der von mir neu gebildeten Regierung des nationalen Zusammenschlusses Stellung nehmen könne. In der Reichstagswahl vom 5. März hat unser Volk sich mit einer klaren Mehrheit hinter diese durch mein Vertrauen gerufene Regierung gestellt und ihr hierdurch eine verfassungsmäßige Grundlage für ihre Arbeit gegeben. Schwer und mannigfaltig sind die Aufgaben, die Sie, Herr Reichskanzler, und Sie, meine Herren Reichsminister, vor sich sehen. Auf innen- und außenpolitischem Gebiet, in der eigenen Volkswirtschaft wie in der der Welt sind schwere Sorgen zu lösen und bedeutsame Entschließungen zu fassen. Ich weiß, dass Kanzler und Regierung mit festem Willen an der Lösung dieser Aufgaben herangehen. Und ich hoffe von Ihnen, den Mitgliedern des neu gebildeten Reichstages, dass Sie in der klaren Erkenntnis der Lage und ihrer Notwendigkeit sich hinter die Regierung stellen und auch ihrerseits alles tun werden, um diese in ihrem schweren Werke zu unterstützen. Der Ort, an dem wir uns heute versammelt haben, mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichttreue Arbeit, nie verzagenden Mut und hingehende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutschen Stämme geeint hat. Möge der alte Geist dieser Ruhmesstätte auch das heutige Geschlecht beseelen, möge er uns frei machen von Eigensucht und Parteizwang und uns in nationaler Selbstbestimmung und seelischer Erneuerung zusammenführen zum Segen eines in sich geeinten, freien, stolzen Deutschlands. Genossen in Norddeutschland, wenn ich heute für meine Landsleute Mittler sein soll zwischen dem Geschehen in der Reichshauptstadt und meinen Landsleuten an der Wasserkante am deutschen Meer, so muss ich mich immer wieder fragen, wie geschah das alles? Nur weil ein Mann aufstand, der eine Bewegung schuf, die sich wie eine Welle über ganz Deutschland ausbreitete, vom Süden nach dem Norden, nach dem Osten und nach dem Westen, im Norden nicht Halt machte. Und da gedenke ich vor allen Dingen unserer alten Kämpfer, die als die Ersten mit sich der Bewegung Adolf Hitlers, der nationalsozialistischen Bewegung, anschlossen, die starren Menschen, die Starrköpfe, wie man sie bezeichnen könnte, ja gerade, deutsche Volksgenossen, weil wir Norddeutschen starre Köpfe haben, war es möglich, eisern diese Bewegung fortzupflanzen in alle Herzen an unserem deutschen Meer. Und da gedenke ich der dithmarschischen Bauern, der Holsteiner, der Mecklenburger, der Oldenburger und der Ostfriesen und greife weiter in das Niedersachsenland, in das Hannoversche und nach Oldenburg hinauf, bis an die holländische Grenze. Deutsche Volksgenossen, das, was wir heute in Berlin erlebt haben, ist der Schluss, das letzte Glied einer Kette, die sich über 14 Jahre lang fortgesetzt hat. Und da möchte ich noch einmal zurückgreifen auf das, was wir selbst erlebt haben. Wie geschah es denn eigentlich? Was haben wir erlebt in Norddeutschland? Wir brauchen nicht weit mehr zurückgreifen. Aus diesen eisernen Kämpfern, den wenigen Menschen, sind Tausende, Zehntausende und Millionen geworden. Und wir haben selbst die Gelegenheit gehabt, erst in den letzten Wochen, nach dem Aufbruch der Nation am 8. März dieses Jahres, die Senatsbildung in Hamburg mitzuerleben, die Riesenkundgebung auf dem Rathausmarkt in Hamburg, auf dem über 100.000 Menschen sich zusammengefunden hatten, die beim Hissen der Hakenkreuzflagge einen Aufschrei ausstießen. Man kann es nicht mehr eine Begeisterung nennen, sondern einen Aufschrei. Und alles dieses erleben wir erneut und heute wieder zusammengefasst hier in der Reichshauptstadt in Berlin. Heute Nachmittag, heute Morgen in Potsdam. Es ist immer wieder darüber gesprochen worden und es besteht die Gefahr, dass man sich wiederholt. Aber deutsche Volksgenossen, es ist keine Gefahr, dass wir uns wiederholen. Es kann gar nicht oft genug betont werden, damit auch diejenigen, die heute noch fernstehen, endlich zu uns finden und endlich sich damit vertraut machen, dass wir in einem neuen Deutschland leben. Wir haben ja auch draußen im Reich allerhand erlebt an machtvollen Kundgebungen. Aber wie diese gigantische Stadt Berlin alles übertrifft an Wucht und Größe, so auch diese Kundgebung am heutigen Tag. Ich darf erinnern, meine Münchner Landsleute, an die große Kundgebung, an dem Tag, an dem General Ritter von Epp die öffentliche Gewalt in München übernahm, wo sich die Volksmengen am Odeonsplatz stauten bis hinauf zum Kriegsministerium. Gewaltig war diese Kundgebung, aber sie steht doch noch zurück hinter dem, was wir hier in Berlin erleben. Wie anders? Wie ganz anders war doch die nationale Revolution unserer Tage, als die der Leute mit den abgerissenen Achselstücken, den verkehrt getragenen Gewehren, als die Revolution der wilden Maschinengewehrschießer und der Leute in Zylindern. Damals ein schlapper Aufguss, eine klägliche Imitation russischer Angelegenheiten. Heute marschieren wir. Hören Sie den Tritt? Hören Sie die jungen deutschen Revolutionäre der nationalen Erhebung singen? Wie sagte der Reichskanzler Hitler heute in der Garnisonkirche in Potsdam? Die Deutschen träumten vom Recht in den Sternen, verloren dabei den Boden. Nun, die heute marschieren, haben den Boden wiedergefunden und das Recht auf den Boden des Vaterlandes und das Recht zu marschieren. Aber unsere Marschmusik heißt Wunsch und Wille, Kraft und Arbeit, Volk und Vaterland. Wir werden nicht jahrelang die verhöhnen, die uns verhöhnt haben. Wir, sagte ich vorhin, wir werden nicht jahrelang die verhöhnen, die uns verhöhnt haben. Unser Marsch, unsere Zukunft ist Ordnung. Wer mit uns mitmarschieren will als Deutscher in Deutschland, ist willkommen. Aber er muss es frohen Herzens tun und mit ehrlichen Herzen. Wer sich aber heute noch hämisch und abseits an der Wand herumdrückt, für den ist Deutschland nicht mehr das richtige Land. Denn Deutschland marschiert. Hört ihr den Tritt? Offenbar wurden Millionen tatsächlich durch den Marschtritt fasziniert und reihten sich ein. Das ist kaum mit Zwang, Unterbringung der Erwerbslosen oder Entfachung eines uferlosen Chauvinismus allein erklärlich. Die Millionen, die bisher im Reichsbanner, im Rotfrontkämpferbund, in den Kampfstaffeln der Gewerkschaften, in nationalen Verbänden, im Stahlhelm marschiert waren, also ebenso wie in der SA, in zumeist riesigen Bürgerkriegsarmeen, fanden einen gemeinsamen Schrittmacher. Es war die an den innenpolitischen Feindschaften nicht beteiligte, in allen Volksschichten hoch angesehene Reichswehr. Nur so wird das Phänomen verständlich, dass innerhalb von 6 Jahren aus einer Kaderarmee von 100.000 Mann mit 4.000 Offizieren eine Wehrmacht von Millionen entstehen konnte. Eine Armee, die, als sie gefordert wurde, im ersten Kriegsjahr 1939 nur 4 Fahnenflüchtige amtlich verzeichnete. Wohl tauschten 1933 Zehntausende politischer Gegner ihre Windjacken, Gymnasiorkas, weißen, blauen oder grünen Hemden mit dem Hitlerbraun. Die Schalmeienkapellen der Kommunisten bliesen nun für die SA. Aber das wäre kaum mehr als eine wenig wertbeständige Übertünchung geblieben. Der echte, tiefgreifende Wandel aller bisherigen Engagements für klassenkämpferische, konfessionelle, monarchistische, reaktionäre, landsmannschaftliche Ideale wurde erst wirksam, als Hitler die überparteilichen Streitkräfte des Reiches als alleinige Waffenträger der Nation monopolisierte. Jeder, der diese Regelung in Frage zu stellen wagte, wurde mit äußerster Brutalität verfolgt. Die Liquidierung des SA-Stabschefs Röhm und die Erschießung weiterer höchster SA-Führer am 30. Juni 1934 auf Hitlers Befehl ließ nun auch die verächtlichen Bemerkungen in der Generalität über den böhmischen Gefreiten verstummen. Die Position der Streitkräfte für Staat und Volk war klar markiert. Dem Reich erwuchs damit ein Instrument, das zugleich dem Krieg wie dem Frieden zu dienen vermochte. Die Entscheidung darüber lag allerdings nicht in der Vollmacht der Soldaten, sondern allein bei der Staatsführung. Es dürfte sich übrigens dabei um ein internationales Problem handeln, bei dem kaum die Regierung eines Staates allein die Verwendung ihrer Wehrkraft bestimmt. Welch ein grundsätzliches Studienobjekt für eine zukünftige Friedensforschung. Die Abläufe der Jahre 1933 bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 sind für diese neue historisch-wissenschaftliche Disziplin jedenfalls ein überaus lehrreiches Kapitel. Die nüchternen Daten sind registriert. Ihre Deutung erscheint noch unvollkommen. Hier ist der Deutsche Rundfunk. Angeschlossen sind die italienischen Sender, die Allgemeine Vereinigung Radio Amrad Amsterdam, die dänische Sendergruppe, Radio Prieto Buenos Aires, Radio Carve Montevideo und der deutsche Kurzwellensender nach Südamerika auf Welle 31,38 Metern. Nach Mittel- und Nordamerika auf Welle 25,51 Meter. Die Reichssendeleitung überträgt die Überführung des verstorbenen Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg von Neudeck zum Tannenberg-Nationaldenkmal bei Hohenstein in Ostpreußen. Im Laufe der Nacht und des nächsten Tages überträgt der deutsche Kurzwellensender die Feier nach Nordamerika auf Welle 49,83 Metern und Welle 19,73 Metern. Nach Ostasien auf Welle 19,73 Metern und Welle 31,38 Metern. Nach Afrika auf Welle 25,51 Metern und 49,83 Metern. This is Germany calling from all stations, relayed by the... Nacht liegt über dem Gutshof in Neudeck. Auf dem Gutshof weht die Flagge des Reichspräsidenten.

und der Welt auf friedlichem Wege. Sofern sie den natürlichen Lebensgesetzen der Nation Rechnung trägt und nicht aus starrer Beharrung auf überholte Zwangsmaßnahmen ihr Unrecht ableitet. Wir wollen den Ausgleich und die Versöhnung unerträglicher Spannungen in einem Frieden, der allen Völkern gleiches Recht und gleiche Sicherheit bietet. So sehen wir in Klarheit und rückhaltslosem Vertrauen zu unserem Führer, wie Saatreifen, die unsere toten Helden ausströmten und deren Erntetag uns geben wird, ein Reich der Einigkeit, der Stärke und der Ehre, ein Deutschland des Friedens in einem befriedeten Europa. So deuten wir das Opfer der Gefallenen. Zu ihrem Gedächtnis wollen wir uns erheben und sie in Ehrfurcht und unauslöschlicher Dankbarkeit mit den alten, ruhmbedeckten Fahnen grüßen. Fahne! Fahne! Soldaten! Soldaten, zum vierten Mal seid ihr auf diesem Feld anlässlich des großen Tages der Nation angetreten. Vieles ist seitdem anders geworden. Nichts schlechter, aber alles besser, schöner, größer und vor allem stärker ist heute Deutschland als damals. Der sichtbare Beleg für diese Stärke aber seid ihr selbst. In wenigen Wochen wird ein Teil von Ihnen die Kasernen verlassen und wieder zurückkehren in das bürgerliche Leben. 2 Jahre Dienst am deutschen Volk und damit an unserer Heimat. Diese 2 Jahre habt ihr aber nicht nur Deutschland gegeben, sondern sie sind auch euch selbst gegeben worden. Denn in diesen 2 Jahren seid ihr nicht nur Soldaten, sondern vor allem Männer geworden. Männer, auf die die Nation Grund hat, stolz zu sein und auf die sie auch heute grenzenlos stolz ist. Durch die sich entwickelnde deutsche Wehr. Aber ist es nicht nur möglich geworden, dem Deutschen Reich nach außen die Freiheit zu sichern, sondern es wurde dadurch möglich, die großen Arbeiten anzufangen und durchzuführen, die ihr alle in Deutschland heute seht. Darüber hinaus aber ist es uns dadurch möglich geworden, unserem Volk in einer Zeit der Unruhe und der allgemeinen Unsicherheit den Frieden zu bewahren. Es sind noch nicht die Völker vom Frieden gesegnet worden, die schwach waren, sondern immer nur die, die stark gewesen sind. Dass aber Deutschland heute wieder stark ist, dankt es in erster Linie seinen Soldaten. Deutschland hat euch lieb und vor allem, es ist stolz auf euch, denn es sieht in euch die Träger einer unvergänglichen, ruhmvollen Vergangenheit. Ihr aber habt genauso Grund, euer Deutschland lieb zu haben, denn auch ihr könnt wieder stolz sein auf euer Volk, auf eure Heimat, auf unser deutsches Reich. Deutschland, Sieg, Heil!